mich noch damals auf dem Spielplatz. Ich war schon immer ziemlich agil, mein erstes Vorbild, das war wohl Colt Sievers. Ich wollte so sein wie er, nicht nur für einen Tag. Ich zog sie damals alle ab auf meinem Dreirad. Bin da mit vier, mit dem Kettger auf die Autobahn. Wollt gucken, was passiert, also bin ich draufgefahren. Den Berg hinunter und den Blinker auf links. Schrie Attacke, auf der Auffahrt stand ein Kettger mit dem Kind. Und der Junge grinste nur ununterbrochen Adrenalin. Er hat das erste Mal wohl die Lunte gerochen dann. Das erste Bike schnell gelernt, Opa staunt. Plastik ratschte an der Kette für den fetten Motorsound. Ja, ich denk grad dran, wie ich damals mit Helm und Trikot und der gelben Nummer an meinem Lenkrad dran alles gegeben hab, mach's noch genauso, Mann. Nur dass ich heute nicht mehr denk, ich würde Auto fahren. Ganz genau, manches verändert sich wohl nie nach wie vor. Bisher derselbe und der brennt vor Energie. Ja, er geht sein Pfad, hat von sich und der Welt gelernt. Heute erwachsen, doch immer noch derselbe Kern. Ganz genau, manches verändert sich wohl nie nach wie vor. Bisher derselbe und der brennt vor Energie. Geht sein Pfad, ah, ja. Er hat von sich und der Welt gelernt. Heute erwachsen, doch noch derselbe Kern. Ich fuhr es zweimal, dann dreimal, dann letztendlich viermal die Woche zur Halle, wo ich trainiert hab. Das war mein Alltag, ein Leben auf der Tourenmatte. War völlig steif, doch trotzdem gut, weil ich Mut hatte. Die erste Meisterschaft, ich wollte mich oben sehen. Am Boden verkackt, dabei wollte ich doch oben stehen. Ich wurde nur Zweiter, das hat mich so gewurmt. Ich hab ab da nur noch trainiert, ich hab nur noch geturnt. Ich war fleißig und die Arbeit trug auch Früchte. Ersetze Kraft durch Technik aufgrund der steifen Hüfte. Hab mich durchgeboxt bis fast nach ganz oben. Bezirk und landesweit hab ich sie alle abgezogen. Dann kam die Fahrt zur deutschen Meisterschaft. Komplett verkackt und gemerkt, dass ich das niemals schaff. Das Prinzip, etwas durchzuziehen, blieb. Heute handel ich aus Liebe, nicht für irgendeinen Sieg. Ganz genau, manches verändert sich wohl nie nach wie vor. Bisher derselbe und der brennt vor Energie. Ja, er geht sein Pfad, hat von sich und der Welt gelernt. Heute erwachsen, doch immer noch derselbe Kern. Ganz genau, manches verändert sich wohl nie nach wie vor. Bisher derselbe und der brennt vor Energie. Geht sein Pfad, ah, ja. Er hat von sich und der Welt gelernt. Heute erwachsen, doch noch derselbe Kern. No matter the year, no matter the place, no matter the time. History will not be forgotten. I remember what would happen every day. For a second. Like a memory. Back to reality. Schon lange her, doch ich sehe es noch ganz klar. Meine Ma, wie sie da steht, wie unangenehm mir das war. Vor diesem Tisch mit Socken und so einem Zeug. Mit Mützen für den Winter, Klamotten vom Roten Kreuz. Nein, fand's nicht schlimm. Ich war ja noch ein Kind. Winterjacke abgestaubt und ich strahlte vor mich hin. Es gab einen Schaden umsonst, weil Mutter sparen muss. Das blag zufrieden, doch für Ma war's wohl eine harte Nuss. In der Schule hatten alle immer mehr, das als Kind zu verstehen, wie mir damals ziemlich schwer. Doch hab gelernt, ich muss das Wenige schätzen. Denn noch so viel Kohle kann keine Nähe ersetzen. Nein, wurde nicht abgespeist mit irgendeinem Spielzeug. Hatten nicht viel, doch ne Ma, die sagt, ich liebe euch. Und das ist hängen geblieben, stellte meine Weichen, Mann. Ich scheiß auf Klamotten, obwohl ich's mir heute leisten kann. Ganz genau, manches verändert sich wohl nie nach wie vor. Bisher derselbe und der brennt vor Energie. Ja, er geht sein Pfad, hat von sich und der Welt gelernt. Heute erwachsen, doch immer noch derselbe Kern. Ganz genau, manches verändert sich wohl nie nach wie vor. Bisher derselbe und der brennt vor Energie. Geht sein Pfad, ah, ja. Er hat von sich und der Welt gelernt. Heute erwachsen, doch noch derselbe Kern. No matter the year, no matter the place, no matter the time. History will not be forgotten. I remember what would happen every day. For a second. Like a memory. Back to reality. No matter the year, no matter the place, no matter the time. History will not be forgotten. I remember what would happen every day. For a second. Like a memory. Back to reality. No matter the year, no matter the place, no matter the time. History will not be forgotten. I remember what would happen every day. For a second. Like a memory. Back to reality. No matter the year, no matter the place, no matter the time. History will not be forgotten. I remember what would happen every day. For a second. Like a memory. Back to reality.